Ja, ist ja gut. Also noch 15, war krass, ne? Also 16. Ja, 16. Aber bei Bahn 16 kann ich gar nicht gut. Da verliere ich immer. So, ich bin hier, aber ich bin